Good morning, friends over there. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. Because look where we are. Schau, wo wir sind. We are in our studio. Oh. Wir sind in unserem Studio. You know what? Und wisst ihr was? This is the new Gracie. Das ist die neue Gracie. Und nochmal Daniel. Because on Monday, usually, Gracie is here. Sorry, guys, I've got to fix the YouTube. Denn am Montag ist normalerweise Gracie hier. Sorry, Leute, ich muss mal YouTube reparieren. Oh. This is Elisa. Das ist Elisa. Elisa, welcome. Willkommen, Elisa. Obrigada. She's one of the people who speaks, I think, better English than me. Sie ist eine der Personen, die besser Englisch spricht als ich, denke ich. Debbie would probably think so. Debbie wird das wahrscheinlich auch denken. Shocking how good she speaks English. Es ist schockierend, wie gut sie Englisch spricht. All right, we're gonna just give you guys a minute to come in here. Okay, wir geben euch eine Minute, um reinzukommen, Leute. We have already over 100 people. Wir haben bereits über 100 Leute. 2 minutes and then we do the question and answers. 1 bis 2 Minuten und dann machen wir die Fragen und Antworten. A lot of people sent questions. Sehr viele Leute haben Fragen geschickt. Some of them were sent for Debbie specifically. Einige wurden spezifisch an Debbie geschickt. Debbie is such a wise woman. Debbie ist eine so weise Frau. Das wird alles gut sein. Also öffnen wir die Fragen hier. We will be back normal with all of our lives. Wir werden mit unseren Lives normal weitermachen. And Monday, Wednesday, but Thursday not. Am Montag und Mittwoch, aber nicht am Donnerstag. Let's start here. Okay, fangen wir an. Oh, look, there's a question in German. Oh, hier ist eine Frage in Deutsch. Eine Frage in Alemann. So I'm going to read it and then Debbie has to translate it because Elisa doesn't speak German. Also werde ich sie lesen und dann muss Debbie sie übersetzen, weil Elisa kein Deutsch kann. Ich non falo alemão. Okay, here's the question. Hier ist die Frage. Was bedeutet der Vers, trachtet zuerst nach Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit? What does the verse mean in Matthew 6:33? 6:33, seek first the kingdom of God. O que significa o versículo Mateus 6:33? Uh-huh. Busque primeiro o reino de Deus. Look, I think it's a very simple verse to understand. Ich denke, das ist ein ganz einfach zu verstehender Vers. Okay. Müsst du das wieder auf Deutsch übersetzen? Only 2 languages. Nein, nur 2 Sprachen. Traduzir em alemão? Não, só em 2 línguas mesmo. When Jesus came, the subject number one that he preached was the kingdom. Als Jesus kam, war das häufigste Thema, über das er predigte, das Reich Gottes. And he said something very interesting at that point in Matthew 6. Und er sagte etwas sehr Interessantes an dieser Stelle in Matthäus 6. Because the context he spoke into was a very religious context. Denn der Kontext, in dem er sprach, war ein sehr religiöser Kontext. Where the Pharisees had ruling power. Damals waren die Pharisäer die herrschende Macht. So here is what he said. Er sagte hier Folgendes. You first seek the kingdom of God and his righteousness. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. What is the difference between your righteousness and his righteousness? Was ist der Unterschied zwischen deiner Gerechtigkeit und seiner Gerechtigkeit? His righteousness comes from Jesus, not from your works. Seine Gerechtigkeit kommt von Jesus, nicht von deinen Werken. So Jesus was confronting the religious system there. Jesus konfrontierte hier also das religiöse System. And he also made it clear that what's most important is that the kingdom of God is what you desire. Und er machte auch klar, am wichtigsten ist, dass du das Reich Gottes begehrst. The kingdom of God is nothing mystical, nothing strange. Das Reich Gottes ist nichts Mystisches, nichts Seltsames. The kingdom is where the king rules. Das Königreich ist das, wo der König regiert. So Jesus is saying, I want your priority to be my lordship in your life. Jesus sagte also, ich möchte, dass meine Herrschaft die Priorität in deinem Leben ist. There are 3 kingdoms. Es gibt 3 Königreiche. Yours, deines, God's, Gottes and the devil's. Und das des Teufels. And unfortunately, most Christians live in their own kingdom. They are the king of their lives. Die meisten Christen leben in ihrem Königreich. Sie sind die Könige ihres Lebens. And Jesus said, No anymore. Und Jesus sagte, so nicht mehr. Now I am the one who will now be the king in your life. Jetzt bin ich derjenige, der König in deinem Leben sein wird. It's as simple as it is. Really, do you want to say something? So einfach ist das. Liebling, möchtest du noch etwas dazu sagen? Okay. Nein. This is a really good one. Das ist eine wirklich gute Frage. Wie praktiziere ich Liebe mit Menschen in meiner Familie, die mich angreifen? How do I practice love with people in my family that attack me? What do you think, baby? Was denkst du, Baby? I think you can. You think I can? Ich denke, du kannst. I think it's really simple. Ich denke, es ist wirklich leicht. You just get my course, Walking in Perfect Love, and study it for about 15 hours, and then you can learn it. Du kaufst einfach meinen Kurs in vollkommener Liebe leben und studierst ihn etwa 15 Stunden lang und dann lernst du es. I'm joking. I don't need you to buy anything. Ich mache Spaß. Du musst nichts von mir kaufen. Here is what Jesus taught us. Aber schau, Jesus lehrte uns Folgendes. Jesus clearly taught us that we have to love everybody, even our enemies. Jesus lehrte klar, dass wir jeden lieben müssen, selbst unsere Feinde. And then he told us why. Und dann sagte er uns, warum. He said, so that we will be children of our Father in heaven. Er sagte, damit wir Kinder unseres Vaters im Himmel sind, who is kind to the evil and to the unthankful. Der freundlich zu den Bösen und Undankbaren ist. So look, if God is kind to the evil people and the unthankful, wenn Gott also freundlich zu den bösen Menschen und den Undankbaren ist, and we want to call ourselves his children, und wir uns seine Kinder nennen wollen, he told us that we have to do the same thing. Sagte er, dass wir dasselbe tun müssen. You know, Jesus said, be perfect as your Father heaven is perfect. Jesus sagte, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. So many Christians got confused about this verse. So viele Christen sind verwirrt über diesen Vers. Nobody is perfect, only God. Keiner ist vollkommen, nur Gott. But do you know the context that Jesus actually talked about? Aber kennst du den Kontext, in dem Jesus hier sprach? He's not talking about perfection. Er sprach nicht über Perfektion. He's talking about loving perfectly. Er sprach davon, vollkommen zu lieben. That's the context. Das ist der Kontext. So, your highest goal in life must be to love. Dein höchstes Ziel im Leben muss sein, zu lieben. Listen to me, I don't care what God showed you, I don't care what purpose he gave you and what goals he has put before you. Es ist mir egal, was Gott dir gezeigt hat, es ist mir egal, welche Bestimmung er dir gegeben hat und welche Ziele er vor dich gelegt hat. If your biggest goal is not to love all the time everyone, you have failed. Wenn dein größtes Ziel nicht ist, immer alle zu lieben, dann hast du versagt. Because Paul says, you can have all the gifts, you can have all the faith, all the revelation, but if you don't love, you are nothing. Denn Paulus sagt, du kannst alle Gaben, allen Glauben, alle Offenbarung haben, aber wenn du nicht liebst, bist du nichts. So look. Also schau. Through Jesus coming into your life. Indem Jesus in dein Leben kam. Romans 5 verse 5 says. Römer 5 Vers 5 sagt. The love of God has been poured out into your hearts by the Holy Spirit. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. You have God's love. Du hast Gottes Liebe. So now you have to use it. Aber nun musst du sie nutzen. Use it making a choice to love people. Benutze sie, indem du Entscheidungen triffst, Menschen zu lieben. So that's what you do. Das ist das, was du tust. Anything's really. Noch etwas, Liebling? Ist das okay? Nein, das ist okay. Let's just go through this one. It's such a good one. Everybody asks this. Wie kann ich Fürbitte für die Errettung meiner Familie tun? How can I intercede for the salvation of my family? Well, you can't. Du kannst es nicht. You can intercede, but it's not going to work anything. Ich meine, du kannst Fürbitte tun, aber das wird nichts bringen. I tell you why. Ich sage dir, warum. 2 Corinthians 5 says. 2. Korinther 5 sagt. God has reconciled the whole world with himself. Gott hat die ganze Welt mit sich selbst versöhnt. God has already reconciled the whole world, every sinner with himself. Gott hat bereits die ganze Welt, jeden Sünder mit sich versöhnt. So why would you intercede for God to do something that God already did? Warum solltest du für etwas Fürbitte tun, was Gott bereits getan hat? There's nothing that needs to be done. Da ist nichts, was getan werden muss. Not from God's point of view. Nicht aus Gottes Sichtweise. Here what needs to be done. Folgendes muss getan werden. Paul, after he said God reconciled the world, nachdem Paulus sagte, er hat die Welt versöhnt, he said this, sagte er dies. Therefore we have been given the ministry of reconciliation. Deshalb haben wir den Dienst der Versöhnung erhalten. We have been given that ministry. Uns wurde dieser Dienst gegeben. And look what he says afterwards. Und schau, was er danach sagt. Therefore we plead with you. Deshalb flehen wir euch an. Be reconciled with God. Lasst euch versöhnen mit Gott. So only two parties can do something for the salvation of your family. Nur zwei Parteien können also etwas tun für die Errettung deiner Familie. And God is not one of them. Und Gott ist keiner von ihnen. Did you know that God doesn't save anybody anymore? Weißt du, dass Gott niemanden mehr rettet? God has already saved the whole world. Gott hat bereits die ganze Welt gerettet. The whole world has not accepted it. Aber die ganze Welt hat es nicht akzeptiert. So, number one, Nummer eins. You have a part. Du hast einen Part. You have to preach the gospel and more importantly, live the gospel. Du musst das Evangelium predigen und noch wichtiger, du musst das Evangelium leben. Your family might not be conquered by your words, but they can be conquered by your love. Deine Familie wird vielleicht nicht durch deine Worte erobert, aber sie kann durch deine Liebe erobert werden. And the second party is your family. Und die zweite Partei ist deine Familie. They have to choose, will they believe or will they reject? Sie müssen wählen, werden sie es akzeptieren oder ablehnen. You cannot manipulate anybody into getting saved. Du kannst niemanden dazu manipulieren, dass er gerettet wird. Oh, sweetheart. Liebling? But also, I think, to help this person. Aber ich denke auch, um dieser Person zu helfen. You can ask God for a promise for your family. Du kannst Gott um eine Verheißung für deine Familie bitten. Because, like I explain a lot of times, usually. Denn wie ich schon oft erklärt habe. God doesn't live in time like we do. Gott lebt nicht in der Zeit wie wir. Like time is here and God is up here above all time. Die Zeit ist hier und Gott ist hier über aller Zeit. Y acima de todo tiempo. So God already knows the future. Gott kennt also bereits die Zukunft. So he knows if your family is going to get saved or not. Er weiß also, ob deine Familie errettet wird oder nicht. So you can ask for a promise of what he sees in the future. Also kannst du um eine Verheißung bitten, was er in der Zukunft sieht. Then whatever he tells you, you hang on to that and just keep repeating it back to him until it happens. Und dann hältst du daran fest, was immer er dir sagt, und du wiederholst es wieder vor ihm, bis es eingetroffen ist. Because God cannot lie. Weil Gott nicht lügen kann. And you know you can trust him. Und du weißt, dass du ihm vertrauen kannst. So if he says it's going to happen in the future, you know it's going to happen. Wenn er also sagt, es wird in der Zukunft geschehen, dann weißt du, dass es passieren wird. Which also strengthens your faith. Und das stärkt auch deinen Glauben. And you know, when Debbie said repeat it back to God, she didn't mean like the Pharisees did, just blah, blah, blah, blah, blah, the same thing all the time. Und als Debbie sagte, wiederhole es wieder vor Gott, meinte sie damit nicht, wie die Pharisäer das lehrten, bla, bla, bla, bla, bla, ständig dasselbe Gebet. It is to release the words of your faith into the spiritual world. Es bedeutet, die Worte durch deinen Glauben in der geistlichen Welt freizusetzen. So for instance. Zum Beispiel. God will say to you, you and your house shall be saved. Wenn Gott zu dir sagen wird, du und dein Haus sollen gerettet werden, so you don't convince God anymore, because he already told you. Dann musst du Gott nicht mehr überzeugen, denn er hat es dir bereits gesagt. So, but you do this. Stattdessen machst du das. God, you said it, my house shall be serving you, and I will believe this. Amen. Gott, du hast es gesagt, mein Haus soll dir dienen und ich werde es glauben. And then you don't go and tell your family, hey, God told me you're gonna be saved every day, three times. Und dann gehst du nicht zu deiner Familie und sagst ihnen dreimal am Tag, hey, Gott hat mir gesagt, ihr werdet gerettet werden. You just love. Du liebst einfach. When you are by yourself in your own room in the spiritual world, say, God said, I believe it and I will never change my mind. Never let it go. Wenn du alleine bist in deinem Zimmer, dann sprichst du in die geistliche Welt. Gott hat es gesagt, ich glaube es und ich werde meine Meinung nie ändern. Du lässt es niemals los. Amen. Doesn't matter how long it takes. Es ist egal, wie lange es dauert. Oh ja, this is an interesting question. Oh ja, das ist eine interessante Frage. Hast du schon einmal einen Andachtsplan in deiner Zeit mit Jesus benutzt und welchen kannst du empfehlen? Have you already used a devotional plan in the time of Jesus and which one can you recommend? I have used devotional now for about 45 years. Ich habe Andachten nun seit 45 Jahren benutzt. Every day. Jeden Tag. There's not one day I can use a devotional plan. Es gibt nicht einen Tag, an dem ich keinen Andachtsplan benutzt habe. It's not good if I recommend you the one I use because it doesn't exist in Portuguese. Es ist nicht gut, wenn ich dir den empfehle, den ich benutze, denn er existiert nicht auf Portugiesisch. But if you speak English, it's Dr. Stanley Jones. Aber wenn du Englisch sprichst, es ist Dr. Stanley Jones. And he has several. Und er hat mehrere. And this year I'm using Oswald Chambers. Und dieses Jahr verwende ich Oswald Chambers. My utmost, so my everything of me for his highest. Mein Äußerstes für sein Höchstes. I think this probably exists for you. Es existiert auch auf Deutsch. But if you are in Brazil, aber wenn du in Brasilien bist, I also have a devotion. Habe ich auch ein Andachtsbuch. I wrote, I wrote a book, it's called 360 days to 365 days to advance spiritually. Nicht auf Englisch, nein, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt 365 Tage, um geistlich zu wachsen. It's a 365-day devotion. Es ist ein 365-tägiges Andachtsbuch. When Clayton first came to our house, I read that with him every day. It was very good for him. Als Clayton am Anfang in unser Haus kam, las ich es jeden Tag mit ihm. Es war sehr gut für ihn. If you want a Portuguese one that I wrote, you just send us a direct and we'll tell you how you can get it. Wenn du ein portugiesisches willst, das ich geschrieben habe, dann schick uns eine Direktnachricht und wir sagen dir, wo du es bekommen kannst. But Debbie uses devotions every day too. Aber Debbie verwendet auch jeden Tag eine Andacht. There's a Bible app, I think it's called the Holy Bible. It's called YouVersion. Es gibt eine Bibel-App, ich meine, sie heißt die Heilige Bibel, nee, sie heißt YouVersion. Und sie funktioniert auch auf Deutsch. And they have thousands of devotionals for every topic you can think of. Ja, und sie haben tausende Andachten zu jedem Thema, das du dir vorstellen kannst. Finances, joy, peace, family, divorce. Finanzen, Freude, Frieden, Familie, Scheidung. Whatever. It's really, really, really. Yeah. Was immer du willst, es ist wirklich, wirklich gut. Sometimes they have videos. Manchmal haben sie Videos. It's really, really good. Es ist wirklich gut. Very devotional in general. Ja, ich empfehle wirklich generell eine Andacht zu verwenden. So what I do is I read a devotion that I meditate on that. Was ich tue, ist, ich lese die Andacht und meditiere darüber. But then I also read the Bible just separate from the devotion. Aber dann lese ich die Bibel auch unabhängig von dieser Andacht. So I do both things every day. Ich mache also jeden Tag beides. YouTube, right? Ich denke, das machst du auch. No, at the moment. At the moment I just mainly just do the devotionals. Nein, nicht im Moment. Im Moment lese ich nur die Andachten. Oh, look at this one. It's a very practical question. Oh, schau, das ist eine sehr praktische Frage. Wie bereitet man sich darauf vor, das Land zu wechseln? How do you prepare yourself to change countries? Well, I understand this. Ich verstehe das. Ich entende muito disso. I've lived on three continents. Ich lebte auf drei Kontinenten. And I've lived in Austria, in England, in America and in Brazil. Ich lebte in Österreich, in England, in Amerika und Brasilien. So my recommendation, and it's of course it's only a personal recommendation. Meine Empfehlung, und das ist natürlich nur eine persönliche Empfehlung. And if you're not sure that God really wants you to have to another place, don't move quickly. Wenn du nicht sicher bist, dass Gott dich an einem anderen Ort haben möchte, dann zieh nicht schnell um. In English you have a beautiful saying. Auf Deutsch gibt es ein schönes Sprichwort. The grass is not greener on the other side. Das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. You know, every country has good things and every country has bad things. Yep. Jedes Land hat gute Dinge und jedes Land hat schlechte Dinge. I've visited more than 80 countries. Ich habe mehr als 80 Länder besucht. And I'm telling you, even in the countries I live, everyone has good things and everyone has bad things. Und ich sage dir, selbst in den Ländern, in denen ich lebte, hat jedes gute Dinge und jedes hat schlechte Dinge. But if you do choose to move, aber wenn du dich entscheidest, umzuziehen, the first thing I will tell you is, sage ich dir als erstes, study about the culture of the country. Studiere die Kultur dieses Landes. Because people in the other country will accept you if you embrace the culture, but they will reject you if you live your culture in that country. Mm-hmm. Denn die Leute in dem anderen Land werden dich akzeptieren, wenn du die Kultur annimmst, aber sie werden dich ablehnen, wenn du deine eigene Kultur in diesem Land lebst. Here in Brazil, I'm Brazilian. Hier in Brasilien bin ich brasilianisch. I touch everybody when I talk to ich berühre jeden, wenn ich mit ihnen rede. If you do this in Austria, head off. Wenn du das in Österreich machst, Kopf ab. So, it's very difficult for me when I go back to my own country, Austria. Es ist sehr schwierig für mich, wenn ich zurückgehe in mein eigenes Land Österreich. Debbie keeps saying to you, you are not in Brazil. Stop touching people. Sagt Debbie ständig zu mir, du bist nicht in Brasilien. Hör auf, die Leute zu berühren. So of course you need to be financially prepared. Don't go into debt. Natürlich musst du auch finanziell vorbereitet sein. Mach keine Schulden. Also, if you move to any other country because you are running away from your problems where you are, it's going to be a disaster. Außerdem, wenn du in irgendein anderes Land ziehst, weil du von deinen Problemen wegrennst, dann wird es ein Desaster werden. You know why? Weißt du warum? Because the truth is, no problem is external, every problem is internal. Denn die Wahrheit ist, kein Problem ist äußerlich, jedes Problem ist innerlich. If my heart is right, there are no more problems. Wenn mein Herz richtig ist, gibt es keine Probleme mehr. Paul was in prison and he said it's an opportunity, not a problem. Paulus war im Gefängnis und er sagte, das ist eine Gelegenheit und kein Problem. So if you're running away, my advice to stay where you are, resolve the issues of your heart and when everything is fine, then move. Wenn du also wegrennst, dann ist mein Rat, bleib wo du bist, löse die Probleme in deinem Herzen und wenn alles in Ordnung ist, dann ziehe um. And the last thing. Und das Letzte. You have to count the cost. See how much it costs you. Du musst die Kosten überschlagen. Schau dir an, was es dich kostet. See, I'm not talking money. Und ich rede nicht von Geld. I'm talking about emotional. Ich spreche von emotionalen. You are cut off from the family that you love. Du bist abgeschnitten von der Familie, die du liebst. I had to leave my two sons in America for coming here. Ich musste meine zwei Söhne in Amerika lassen, um hierher zu kommen. And when it was hard, I just reminded myself, God wants me here. Und wenn es schwer war, erinnerte ich mich daran, Gott möchte mich hier. Baby. Oh, there's too many things I can't even start. Es gibt zu viele Dinge, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Let's take the next one to the right. It's in English. Machen wir gleich die nächste. Sie ist auf Englisch. How do you cut legalized ways for demons in your life? Wie kann ich legale Rechte von Dämonen in meinem Leben durchschneiden? You can't cut it. Du kannst sie nicht durchschneiden. Sorry. Tut mir leid. You have to live with your demons. Du musst mit deinen Dämonen leben. You know why you can't cut it? Weißt du, warum du sie nicht durchtrennen kannst? Because Jesus cut it. Weil Jesus sie durchtrennt hat. Single demon that has authority in your life. Es gibt nicht einen einzigen Dämon, der Autorität über dein Leben hat. Not even when you sin, the demon has authority. Nicht einmal, wenn du sündigst, hat der Dämon Autorität. Demons have opportunities, but never authority. Die Dämonen haben Gelegenheiten dadurch, aber niemals Autorität. So, let's imagine you sin. Stellen wir uns vor, du sündigst. Does this give a demon now a legal right to control or destroy my life? Gibt das jetzt einem Dämon das legale Recht, dein Leben zu kontrollieren und zu zerstören? It doesn't. Nein. But it gives him an opportunity. Aber es gibt ihm eine Gelegenheit. Why? Warum? Because when I sin, my heart gets messed up. Denn wenn ich sündige, kommt mein Herz durcheinander. I get angry. Ich werde wütend. Now it's very easy for me to fall into the lies of the devil. Nun ist es sehr leicht, dass ich auf die Lügen des Teufels hereinfalle. So, sin will give him opportunity, but he doesn't have a right through sin. Sünde gibt ihm Gelegenheiten, aber er hat kein Recht durch Sünden. So, the devil's authority over every Christian has been cut off by Jesus himself. Die Autorität des Teufels über jeden Christen wurde also von Jesus selbst durchtrennt. So, if Jesus took the authority of the devil away, how can anybody give it back to him? Wenn Jesus dem Teufel die Autorität weggenommen hat, wie kann sie ihm jemand zurückgeben? Only Jesus could do that. He doesn't do that. Nur Jesus konnte das tun und er wird es nicht tun. He has no more authority. Deshalb hat der Teufel keine Autorität mehr. Anything, noch was, Liebling? No, that was good. Nein, das war gut. Thank you. Was ist mit der? Ich weiß es nicht. Ich möchte, dass du sie beantwortest, denn die meisten Leute haben Probleme damit. Du möchtest, dass ich das mache? Ja, denn es ist eine sehr verwirrende Frage. Ja, es ist auch sehr kulturell. Okay, machen wir das. So what does it mean to honor your parents? Was bedeutet es, deine Eltern zu ehren? Debbie wanted me to answer this question. Debbie möchte, dass ich diese Frage beantworte. It's true. It's a very confusing question, and I'll tell you why. Ja, das stimmt. Es ist eine sehr verwirrende Frage, und ich sage dir, warum. Because to honor my parents in Austria means something very different than to honor my parents in America and very different okay. than to honor my parents in Brazil. Denn meine Eltern zu ehren bedeutet in Österreich etwas völlig anderes als meine Eltern in Amerika zu ehren und meine Eltern in Brasilien zu ehren. So we have to go to the Bible. Deshalb müssen wir in die Bibel gehen. In Brazil, if I'm 35 years old, in Brasilien, wenn ich 35 Jahre alt bin, I marry a woman that I totally love and believe is the right woman. Und eine Frau heiratet, die ich total liebe und von der ich glaube, dass sie die richtige Frau ist. But my parents don't like that woman. Aber meine Eltern mögen diese Frau nicht. In Brazil, I'm already dishonoring my parents. Dann entehre ich damit meine Eltern in Brasilien sehr. Stimmt das? Ja. I know. In general, in Brazil, parents control your life. Not only until you're married, until you die. Im Allgemeinen bestimmen Eltern in Brasilien dein Leben nicht, bis du heiratest, bis du stirbst. You know, you are the child until the end of the life. Du bist ihr Kind bis zum Ende des Lebens. So if honoring the parents means what the culture in Brazil says, Or the culture in Austria says, or America, which is the right? Wenn die Eltern zu ehren, das bedeutet, was die Kultur in Brasilien sagt, oder die Kultur in Österreich oder in Amerika sagt, was ist dann richtig? Or in Asia, it's totally different again. Oder in Asien, das ist wieder etwas ganz anderes. In India it's very bad. In Indien ist es sehr schlimm. In India it's so bad that you actually have to abuse your wife emotionally in order to honor your parents. Yeah. In Indien ist es so schlimm, dass du deine Frau sogar emotional missbrauchen musst, um deine Eltern zu ehren. It's really bad. Es ist wirklich schlimm. So here's what I believe is the biblical way. Hier ist nun das, was ich also als biblischen Weg ansehe. To honor means to give a very special value. Zu ehren bedeutet, einen sehr besonderen Wert zu geben. So the Bible never says honor what your parents say, what your parents tell you, or what your parents do. Die Bibel sagt nie, ehre, was deine Eltern sagen, was deine Eltern dir vorschreiben oder was deine Eltern tun. That's nowhere in the Bible. Das ist nicht in der Bibel. I honor my father and mother. Why? Ich ehre meinen Vater und meine Mutter. Warum? They are the ones who gave me the most precious gift I have, my life. Sie sind diejenigen, die mir das Kostbarste gegeben haben, was ich habe, mein Leben. Let's imagine my father or my mother has messed up my whole life. Stellen wir uns vor, mein Vater oder meine Mutter haben mein ganzes Leben durcheinander gebracht. They were abusive and beat me and were alcoholics or drug addicts. Sie haben mich missbraucht, geschlagen, sie waren Alkoholiker oder drogenabhängig. That's where people get confused. Dann werden die Leute verwirrt. How can I honor them? Look what they did. Wie kann ich sie ehren? Schau, was sie getan haben. No, you don't honor anything they did wrong to you. Nein, du ehrst nichts, was sie dir Falsches angetan haben. The wrong they did to do, you forgive. Das Falsche, was sie dir angetan haben, das vergibst du. Think about this. Denk darüber nach. If they haven't sinned against you, then there would be nothing to forgive. Wenn sie nicht gegen dich gesündigt hätten, gäbe es nichts zu vergeben. So it's very correct to recognize the sin your parents committed against you and forgive them. Es ist also ganz richtig, die Sünde anzuerkennen, die sie gegen dich getan haben, und ihnen zu vergeben. Don't live with this pain forever. It makes you only destroys you. Lebe nicht für immer mit diesem Schmerz. Er wird dich zerstören. But don't dishonor them either. That will destroy you too. Aber entehre sie auch nicht, denn das wird dich ebenfalls zerstören. So here is how you honor your father and mother. So ehrst du deinen Vater und deine Mutter. You understand that you have a special estimation for them, value for them, because they gave you life. Without them, you wouldn't exist. Du verstehst, dass du eine bestimmte Wertschätzung für sie hast, denn sie gaben dir das Leben. Ohne sie würdest du nicht existieren. So for instance, zum Beispiel. If I have to live in another country and my parents don't want that, ich muss in einem anderen Land leben und meine Eltern würden das nicht wollen. I would say, ich würde sagen, I love you and I'm so thankful that you gave me life. Ich liebe euch und ich bin so dankbar, dass ihr mir das Leben gegeben habt. When I move into the country I'm going to move to because I'm an adult. Aber ich werde in dieses Land ziehen, weil ich ein Erwachsener bin. And I would not enter discussion, not submit myself to any manipulation. Und ich würde mich auf keine Diskussion einlassen und mich keiner Manipulation unterwerfen. Because if my parents get upset about my choices as an adult, that's never my problem. That's their problem. Denn wenn meine Eltern sich über meine Entscheidungen als Erwachsener ärgern, dann ist das nie mein Problem, das ist ihr Problem. We need to stop making other people's anger our problem. Wir müssen aufhören, den Ärger von anderen Menschen zu unserem Problem zu machen. So allow your parents to do what they want to do. Also erlaube deinen Eltern zu tun, was sie tun wollen. But always speak highly of them because they are the ones who gave you life. Aber sprich immer wertschätzend von ihnen, denn sie waren es, die dir das Leben gaben. And if you truly forgive the wrong things they've done to you, the way God wants us to forgive. Und wenn du die falschen Dinge, die dir angetan wurden, ehrlich vergibst, so wie Gott möchte, dass du sie vergibst. You will not keep talking about the wrong they did, because forgiveness remembers sins no more. Wirst du nicht weiter über das Falsche sprechen, das dir angetan wurde, denn Vergebung erinnert sich nicht mehr an Sünden. Debbie? Debbie? No, that was good. Das war gut. Thank you. Danke. You two can choose the next one. Sucht ihr zwei die nächste aus. There are lots. There are lots. Das sind sehr viele. Ja, du kannst sie durchschauen. Hier, es sind so viele Fragen. Das ist eine gute, denn das betrifft jeden. Wie kann ich positiv in die Zukunft sehen, wenn ich mich vor dem Auftreten des Antichrist fürchte? Wie kann ich mich vorbereiten? How can I look positive into my future when I fear the rise of the Antichrist? How can we prepare? Well, there's really only some very simple ways to prepare yourself. Es gibt nur ein paar ganz einfache Möglichkeiten, um dich vorzubereiten. And actually, if you, my dear friend, would have watched my YouTube videos, I've talked a lot about that. Und wenn du, mein lieber Freund, meine YouTube-Videos angeschaut hättest, dort habe ich sehr viel darüber gesprochen. Because for about 5 years, God has spoken to me to tell the people of God to prepare themselves. Denn vor etwa 5 Jahren hat Gott mir aufgetragen, den Leuten zu sagen, dass sie sich vorbereiten sollen. What's the title of those videos? Wie ist der Titel von diesen Videos? Yeah, but to tell the people. I don't know, there's so many. I taught it so much and gave prophetic perspectives a lot. Ich weiß es nicht. Es sind so viele. Ich lehrte darüber so viel und gab viele prophetische Perspektiven weiter. So look, my dear friend. Also schau, mein lieber Freund. If you have fear, you're already unprepared. Wenn du Angst hast, dann bist du bereits unvorbereitet. I can tell you, because what you will fear will happen to you. Das kann ich dir sagen, denn das, was du befürchtest, wirst du erleben. Fear equals faith. Denn Furcht entspricht Glauben. Look, if I have faith in God's goodness and kindness, I believe he's good and kind. Schau, wenn ich Glauben an Gottes Güte und Freundlichkeit habe, dann glaube ich, dass er gut und freundlich ist. Und wenn ich Furcht davor habe, was mir der Antichrist antun kann, glaube ich damit, dass der Antichrist mir etwas antun kann. Und Glaube funktioniert. Du bekommst genau das, woran du Glauben hast oder was du befürchtest. Now I have prophetically seen how dark and evil the world will get. Ich habe prophetisch gesehen, wie dunkel und böse die Welt werden wird. I have prophesied so many dark things that very soon after, sometimes just a year or two, they all happen. Ich habe so viele dunkle Dinge prophezeit, die alle manchmal nach 1 bis 2 Jahren eingetroffen sind. And when I prophesied and people said, "Now that's too far. That's too crazy." Und als ich sie prophezeite, sagten die Leute, jetzt gehst du zu weit, das ist verrückt. Aber sie sind passiert, sie haben sich erfüllt. Ich habe also ein sehr klares Bild darüber, wie dunkel die Welt werden wird und über das Auftreten des Antichristen. Aber ich habe nicht die geringste Angst in meinem Herzen. Das Einzige, was ich habe, ist Begeisterung. Ich habe den Leuten in unserem Mentoring gestern gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so begeistert war über die Zukunft, wie ich in diesem Moment bin. Weißt du warum? Je größer die Dunkelheit ist, desto heller scheint das Licht. If my heart is totally sure, wenn mein Herz total sicher ist, that in Jesus Christ, I'm safe and secure no matter what happens. Dass ich in Jesus Christus sicher und geschützt bin, egal was passiert. If I'm totally sure, wenn ich total sicher bin, to live is Jesus Christ and to die is gain, dass Christus mein Leben und Sterben mein Gewinn ist, then what's there to be afraid of? Wovor sollte ich dann Angst haben? I'm going to give you one of the biggest keys how you can overcome or look positive into the future. Aber ich gebe dir einen der größten Schlüssel, wie du das überwinden und positiv in die Zukunft schauen kannst. Stop watching and reading and listening to the news. Hör auf, die Nachrichten zu hören, zu lesen und anzuschauen. In 2020, God showed me, 2020 zeigte mir Gott, that the demonic principalities of this world, dass die dämonischen Gewalten dieser Welt die Personen ergriffen haben, die verantwortlich für die Nachrichtenmedien sind. And these people, they surrendered to these principalities. Und diese Leute haben sich diesen Gewalten unterworfen. Because the devil is using the media to prepare the world through causing them to be afraid. Denn der Teufel benutzt die Medien, um die Welt vorzubereiten und sie dazu zu bringen, dass sie Angst haben. And fear makes it very easy to be manipulated. Und Angst macht es sehr leicht, dass wir manipuliert werden. So if you spend more time on the news or on the social media than in the Bible, well, guess what's going to happen to your heart? Wenn du also mehr Zeit mit den Nachrichten oder in den sozialen Medien verbringst als in der Bibel, dann rate mal, was mit deinem Herz passiert. So open your heart to fear. Du hast dein Herz für Angst geöffnet. Why don't you focus on things like in the world you will have tribulation? Warum konzentrierst du dich nicht auf die Dinge wie in der Welt habt ihr Bedrängnis? But don't worry, I've already overcome the world. Aber seid getrost, ich habe die Welt bereits überwunden. Promises full of victory, full of what we have and are in Christ. Die Bibel ist voll mit Verheißungen, voller Sieg, voll mit dem, was wir in Christus haben und sind. Sweetie, But first you have to know what the Bible says. Und zuerst musst du wissen, was die Bibel sagt. There's a lot of people who don't read the Bible. Es gibt sehr viele Menschen, die die Bibel nicht lesen. So if you don't know what the Bible says, you don't have the assurance. Wenn du also nicht weißt, was die Bibel sagt, hast du die Gewissheit auch nicht. You don't know how Jesus is. Du weißt nicht, wie Jesus ist. You don't know what he said. Du weißt nicht, was er sagte. You can't trust him. Und du kannst ihm nicht vertrauen. You want to be able to trust him, you have to know how he is and what he said. Wenn du fähig sein willst, ihm zu vertrauen, musst du wissen, was er ist und was er sagte. Das bedeutet, zu lesen und Zeit damit zu verbringen, über ihn und seine Güte zu meditieren. Then you will have more peace. Dann wirst du mehr Frieden haben. And living a surrendered life. Und lebe ein hingegebenes Leben. Vor ein paar Tagen habe ich Zeit mit Jesus verbracht und schau, was er zu mir gesagt hat. Er sagte zu mir, Reinhard, wenn du mir zu 100% hingegeben bist, you never have to fear anything, brauchst du nie irgendetwas befürchten. And you never need to ask for direction of your life. Und du musst nie um Wegweisung für dein Leben fragen. Denn du wirst wissen, was meine Sehnsucht für dich ist, weil du mir komplett hingegeben bist. Aber wenn du nicht mir, sondern dir selbst hingegeben bist, you will face many fears. Wirst du viele Ängste erleben. You will never know what God wants for you. Du wirst nie wissen, was Gott für dich will. You'll always be confused. Du wirst immer verwirrt sein. Always need one more sign from God, if this is really his will. Immer noch ein weiteres Zeichen von Gott brauchen, dass dies tatsächlich sein Wille ist. Look what he said to me. Schau, was er zu mir gesagt hat. Reinhard, wenn ich alles von dir habe, hast du alles von mir. You know, I really have everything of him, theoretically. Ich habe wirklich alles von ihm, theoretisch. Because Jesus lives in me. Weil Jesus in mir lebt. But in experience, it's only mine. Aber in der Erfahrung ist es nur dann meins. Experience everything that I have in Jesus. Ich erlebe alles, was ich in Jesus habe. It's simple. You give everything of you to him and you grab everything of him for you. Das ist einfach. Du gibst alles, was du hast, an ihn und du ergreifst alles von ihm, was er für dich hat. Here is what we do. Doch wir machen das. We hold on to our life. Wir halten an unserem Leben fest. How can you grab the life of Jesus with your fists closed? Wie kannst du mit geschlossenen Fäusten das Leben von Jesus ergreifen? You can't. Das kannst du nicht. Open your hands, let your life go and grab his life. Öffne deine Hände, lass dein Leben los und ergreife sein Leben. My life is a lot of fun. Mein Leben macht sehr viel Spaß. I'm not worried about politics, Antichrist, nobody. Deshalb mache ich mir keine Sorgen um Politiker, den Antichrist, niemanden. Viele Menschen wollen das Leben führen, das wir leben. They want what we have in our life. Sie wollen, was wir in unserem Leben haben. But they're not willing to surrender and give up and do whatever he asks us. Aber sie sind nicht bereit, sich hinzugeben und aufzugeben und das zu tun, was immer er uns bittet zu tun. Sie haben immer Angst, dass sie etwas verlieren werden. Ich werde meine individuellen Entscheidungen, mein Leben verlieren. Meine Sehnsüchte. Mach seine Sehnsüchte zu deinen Sehnsüchten und du wirst dadurch eh ein besseres Leben haben. Think about it. Denk mal darüber nach. Why do couples fight? Warum streiten Ehepaare? Because both want what they want. Weil beide das wollen, was sie wollen. That's the only reason why I ever fought with Debbie. Das ist der einzige Grund, warum ich je mit Debbie gestritten habe. I wanted and she wanted what she wanted. Ich wollte, was ich wollte und sie wollte, was sie wollte. Whenever we both desire what Jesus wants for us, our marriage is heaven on earth. Wann immer wir beide wollen, was Jesus für uns möchte, ist unsere Ehe der Himmel auf Erden. So, just open your hands, please, people. Also bitte, Leute, öffnet eure Hände. This is one that I think will help you. Das ist eine, die vielen Menschen helfen wird. Was ist die Bedeutung des Lebens für dich und wie definierst du Erfolg? For me, it's as clear can be. Für mich ist das so klar, wie es überhaupt sein kann. And I have to say, even though it's written in the Bible, I only saw that after I died and was in heaven for a few hours. Und ich muss sagen, selbst wenn es in der Bibel geschrieben ist, sah ich das erst, als ich starb und ein paar Stunden lang im Himmel war. And then God showed me the Bible verse that goes with it. Und dann zeigte Gott mir den Bibelvers, der dazu gehört. Which is Colossians 1, verse 15 and 16. Und das ist Kolosser 1, 15 und 16. Here it says, Dort steht: Jesus is the image of the invisible God. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. And then it says this. Und dann heißt es: Everything was created by him. Alles wurde durch ihn geschaffen. And for him. Und für ihn. Even talks about powers and principalities, everything. Er spricht sogar über Mächte und Fürstentümer, alles. So if everything was created for Jesus, wenn also alles für Jesus geschaffen wurde, then the only purpose of my life is called Jesus. Dann heißt der einzige Zweck meines Lebens Jesus. In the end of your life, you will find out that in heaven everything bows down. Before our beloved Jesus. Am Ende deines Lebens wirst du herausfinden, dass sich im Himmel alles vor unserem geliebten Jesus niederbeugt. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. My ministry to build orphanages, to teach people all over the world is not my purpose of life. Mein Dienst, um Waisenhäuser zu bauen oder Menschen auf der ganzen Welt zu lehren, ist nicht meine Bestimmung im Leben. No. Nein. That's a secondary purpose. Das ist eine sekundäre Bestimmung. The primary purpose is one day Jesus is going to marry me and you. Die Hauptbestimmung ist, eines Tages wird Jesus mich heiraten und dich. Think. Denk mal. We were created for him, that means we've always been the bride of Jesus even before the foundation of the world. Wenn wir für ihn geschaffen wurden, dann sind wir immer die Braut von Jesus, selbst vor Grundlegung der Welt. He always desired me. Er hat sich schon immer nach mir gesehnt. You know, two nights ago, vor zwei Nächten I couldn't sleep. Konnte ich nicht schlafen. So I spent the night in my Jesus chair. Also verbrachte ich die Nacht in meinem Jesus-Sessel. And I said, Jesus, I'm so enjoying spending time with you. Und ich sagte, Jesus, ich genieße es so sehr, Zeit mit dir zu verbringen. You know what he said? Weißt du, was er sagte? Reinhard, I'm enjoying it much more than you enjoying it. Er sagte, Reinhard, ich genieße es viel mehr, als du es genießt. When you don't have time to spend with me, my heart is not glad. Wenn du keine Zeit hast, um sie mit mir zu verbringen, mein Herz ist nicht froh. We think we need Jesus, but he desires us deeply. Wir denken, wir brauchen Jesus, aber er sehnt sich so tief nach uns. I mean, you're his bride. He's looking forward to marrying you. Du bist seine Braut. Er freut sich darauf, dich zu heiraten. So what's the purpose of a bride? Was ist die Bestimmung einer Braut? To have a great career? Eine großartige Karriere zu machen, have the most beautiful dress in the world. Das wunderschönste Kleid der Welt zu haben, or to get married. Oder zu heiraten. Sie kann das wunderschönste Kleid der Welt haben, aber wenn sie nicht heiratet, hat sie ihre Bestimmung nicht gelebt. The purpose of the bride is always the marriage, the wedding. Die Bestimmung der Braut ist immer die Heirat, die Hochzeit. So, for me, what's my purpose is Jesus in my intimate relationship with him. Was meine Bestimmung also ist, das ist Jesus in meiner intimen Beziehung mit ihm. Once this is your priority in life, wenn das einmal deine Priorität im Leben ist, you will find out your secondary purpose always very easily. Wirst du deine sekundäre Bestimmung immer sehr leicht entdecken. It's the things that he has prepared for you to do. Es sind die Dinge, die er für dich vorbereitet hat, dass du sie tust. Ephesians 2, verse 10 says, Epheser 2, 10 sagt, we are God's creation. Wir sind Gottes Schöpfung. Created for good works. Geschaffen für gute Werke. Which he already prepared for us. Die er bereits für uns vorbereitet hat. There are works that God has for you, but they are never your primary purpose. Mit anderen Worten, Gott hat gute Werke für dich, aber sie sind niemals deine Hauptbestimmung. Also konzentriere dich auf Intimität mit Jesus und der Rest wird sich natürlich in deinem Leben ergeben. And success? Und Erfolg? My only definition of success is how much I've learned to love while I walk the earth. Meine einzige Definition von Erfolg ist, wie sehr ich gelernt habe zu lieben, während ich auf der Erde wandle. I tell you why. Ich sage dir warum. Because Paul says, if you haven't loved, you are nothing. So that means you can have all the money, the biggest company, the biggest church, if you haven't loved, you're nothing. Weil Paulus sagte, wenn du nicht geliebt hast, bist du nichts. Das heißt, du kannst alles Geld, die größte Firma, die größte Gemeinde haben, aber wenn du nicht geliebt hast, bist du nichts. I have a very big team that works for me. Ich habe ein sehr großes Team, das für mich arbeitet. And every week I tell them. Und jede Woche sage ich ihnen. We love people and we use money. We never love money and use people. Wir lieben Menschen und benutzen Geld. Wir lieben nie Geld und benutzen Menschen. In the end of the day, if we have not loved people, we as a ministry, we have failed. Wenn wir am Ende die Menschen nicht geliebt haben, haben wir als Dienst versagt. So that's success. Das ist Erfolg. I think the verse Seek first the kingdom of God and his righteousness. Ich denke, der Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. And all these things will be given to you. Und all diese Dinge werden dir gegeben werden. He's talking about material things. Spricht von materiellen Dingen. Food, clothes, living, everything you need. Essen, Kleidung, alles, was du zum Leben brauchst. What the world calls success. Das, was die Welt Erfolg nennt. If you live for the kingdom of God, you will have success. Wenn du für das Reich Gottes lebst, hast du Erfolg. Ich denke einfach, je mehr du für Gott lebst, desto mehr Erfolg hast du, auch in den Augen dieser Welt. That's so true. It's what I like to call it's a side effect. Das ist so wahr. Ich nenne das gerne einen Nebeneffekt. The side effect of first seeking God and His kingdom is you will also be successful in the eyes of the world. Der Nebeneffekt davon, wenn du zuerst Gott und sein Reich suchst, ist, dass du auch erfolgreich in den Augen der Welt sein wirst. Because you will have everything that you need and enough to give away. Denn du wirst alles haben, was du brauchst und genug, um es wegzugeben. You have everything that the world is running after. Du wirst all die Dinge haben, denen die Welt hinterher rennt. You know, in one of the first sermons I ever preached about, my goodness, 45 years ago. Weißt du, eine der ersten Predigten, die ich je gehalten habe, vor über 45 Jahren, it was Proverbs 10:22. I still remember it so clearly. Es war Sprüche 10:22. Ich erinnere mich noch so gut. In Salzburg, in the city of Salzburg. Es war in Salzburg. Here is what it says, Proverbs 10:22. In Sprüche 10:22 steht Folgendes. The blessing of the Lord makes rich. Der Segen des Herrn macht reich. And adds no sorrows to it. Und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. When I look at how many people prosperous in this world who have chased riches. Wenn ich sehe, wie viele Menschen erfolgreich in dieser Welt sind, die Reichtümern nachjagen, then they say God prospered me. Dann sagen sie, Gott hat mich wohlhabend gemacht. But it comes with so many troubles, so many headaches. Aber es kommt mit so vielen Schwierigkeiten, so viel Kopfzerbrechen. Worries, sleepless nights, broken families. Sorgen, schlaflose Nächte, Stress, zerbrochene Familien. That's not what the blessing of God looks like. So sieht der Segen Gottes nicht aus. The blessing of God will bring you prosperity and have no trouble. Der Segen Gottes wird dir Wohlstand bringen und keinerlei Schwierigkeiten werden damit verbunden sein. No. Did you ever think to write a book about prayer? Hast du je daran gedacht, ein Buch über Gebet zu schreiben? Nein. Debbie looks at me. Debbie schaut mich an. Heute Morgen haben wir ein bisschen gesprochen im Schlafzimmer. Some really crazy schedule we have this year. Über einen wirklich verrückten Terminplan, den wir dieses Jahr haben. Don't recognize to anybody to do what I'm going to do this year. Ich empfehle niemandem, das zu tun, was ich dieses Jahr tun werde. Or any year. Oder in jedem Jahr. Because physical is not, it's not good for you. Denn das ist körperlich nicht gut für dich. So I said to David, I promise you, those 3 days between all the crazy things, I'm just going to rest. Deshalb sagte ich zu Debbie, ich verspreche dir, diese 3 Tage zwischen all den verrückten Sachen werde ich nur ausruhen. She said, you won't. Sie sagte, das wirst du nicht. Write another book. Du wirst ein weiteres Buch schreiben. Something. Anything. Oder etwas anderes. Irgendetwas. Ich habe schon daran gedacht, ein Buch über Gebet zu schreiben, aber im Moment denke ich nicht daran. We're gonna rest those 3 days. No. Du wirst diese 3 Tage ausruhen. You will see. Du wirst sehen. Oh, yeah. I might not rest during the night, but I will rest during the day. Ich ruhe mich vielleicht nachts nicht aus, aber ich ruhe mich am Tag aus. You guys are funny. Ihr seid lustig. But because my next book that I think I need to write is about Jesus. Aber mein nächstes Buch, das ich wahrscheinlich schreiben werde, ist über Jesus. I thought it was the Holy Spirit. Yeah, Jesus and the Holy Spirit. Ich dachte, es war der Heilige Geist. Jesus und der Heilige Geist, beide. Jesus' book will be probably called Jesus is Enough. Das Jesusbuch wird wahrscheinlich heißen, Jesus ist genug. Und das Buch über den Heiligen Geist wird heißen, der vergessene oder der ignorierte Gott. Do you know that an hour is already gone? Weißt du, dass eine Stunde schon fast vorbei ist? Das ist schockierend, oder? Okay, let's choose one more question. Okay, wählen wir noch eine Frage aus. One last question, people. Eine letzte Frage, Leute. Too many. Das sind zu viele. Are you going to live outside of Sao Paulo? Yes, we are going to move to Teresina soon. Werdet ihr außerhalb von Sao Paulo leben? Ja, wir werden bald nach Teresina ziehen. Germany. And in Germany, we're going to live in two nations at the same time. Und in Deutschland, wir werden in zwei Ländern gleichzeitig leben. Because Jesus was in two places at the same time. Denn Jesus war auch an zwei Orten gleichzeitig. And then we'll be three. Yes. Dann sind es vielleicht drei. Ja. Er sagte doch, wir sollen größere Werke als er tun. Jesus lived in heaven while he walked the earth. Denn Jesus lebte im Himmel, aber wandelte auf der Erde. And Debbie said we should do greater works than Jesus, so we will live in three places. Und Debbie sagte, wir sollen größere Werke als Jesus tun. Deshalb leben wir an drei Orten. Finally, I understand the scripture. My whole life I've tried to understand it. Endlich verstehe ich diese Bibelstelle. Mein ganzes Leben versuchte ich, sie zu verstehen. Man, the wisdom you have. Mann, wie viel Weisheit du hast. Okay, last question. So easy. I like this one. Okay, letzte Frage. Ich mag diese. Wie bringe ich Jesus in allen Umständen zum Ausdruck? Jesus in all of the circumstances, baby. You let your husband answer the question. Du lässt deinen Ehemann die Frage beantworten. Come on, you submit to him. Oh. Du bist demütig und ordnest dich deinem Ehemann unter. She's adorable. Sie ist bezaubernd. It's, I have always to be careful not to fall into idolatry. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht in Götzendienst falle. Make her my idol. Und sie zu meinem Idol mache. But look, how do you express Jesus in all the circumstances? Aber schau, wie bringst du Jesus in allen Umständen zum Ausdruck? I believe that number one is to love in all circumstances. Ich glaube, das erste ist, in allen Umständen zu lieben. Remember. Erinnere dich. Jesus is the image of the God that you can't see. Jesus ist das Ebenbild des Gottes, den du nicht sehen kannst. And God is love. Und Gott ist Liebe. So if you walk in perfect love, you're always expressing Jesus. Wenn du also in perfekter Liebe wandelst, bringst du immer Jesus zum Ausdruck. Ich kann ehrlich sagen, seit ich das verstanden habe, mache ich es mir zum höchsten Ziel zu lieben. Also studiere, was es bedeutet zu lieben, wie die Bibel es sagt. Yesterday we had our mentoring here, live mentoring. Gestern hatten wir unser Live-Mentoring hier. And I talked to our new video maker. Und ich sprach mit unserem neuen Videoproduzenten. He told me something that I never heard but fascinated me. Und er erzählte mir etwas, das ich noch nie gehört habe, aber das mich faszinierte. He said, love has a different meaning in different cultures. Er sagte, dass Liebe eine unterschiedliche Bedeutung in verschiedenen Kulturen hat. In Brazil, the love is something very emotional. In Brasilien ist Liebe etwas sehr Emotionales. People wanna feel love. Die Menschen wollen Liebe spüren. They wanna be hugged, they wanna be embraced, they wanna feel. Sie wollen umarmt und berührt werden, sie wollen fühlen. And there is a culture in Africa, und es gibt eine Kultur in Afrika, where the word love means two things. In der das Wort Liebe zwei Dinge meint. To know and to accept. Zu wissen und anzunehmen. So when a child says to the mother, wenn ein Kind zu der Mutter sagt, you don't love me, du liebst mich nicht. The mother says, okay, you don't know me yet and you haven't yet understood that I have actually accepted you. Sagt die Mutter darauf, okay, du kennst mich noch nicht und du hast noch nicht begriffen, dass ich dich tatsächlich angenommen habe. So why is it so important to only get the definition of love from the Bible? Warum ist es wichtig, die Definition für Liebe nur aus der Bibel zu bekommen? Because your upbringing, your culture, how you were raised has defined love for you. Weil deine Erziehung, deine Kultur, wie du aufgewachsen bist, definiert hat, was Liebe für dich ist. But it's a wrong definition. Aber es ist eine falsche Definition. The only right definition is God's definition. Die einzig richtige Definition ist Gottes Definition. What I did is, was ich also getan habe, ist, every day, usually 3, 4, 5 times a day, jeden Tag, normalerweise 3 bis 5 Mal am Tag, I meditated on the 15 attributes of love in 1 Corinthians 13. Meditierte ich über die 15 Eigenschaften von Liebe aus 1. Korinther 13. And then I say, this is how I must live. Und dann sage ich, so muss ich leben. In fact, I made myself an index card with these 15 attributes. Ich habe mir sogar eine Karteikarte mit diesen 15 Eigenschaften gemacht. And I carried it with me everywhere I went. Und ich habe es überall hin mitgenommen, wohin ich ging. The index card is still on my table next to my Jesus chair. Die Karteikarte ist immer noch auf meinem Tisch neben meinem Jesus-Sessel. Right there, I can see. Gleich dort, ich kann sie sehen. So if you really If you really want to express Jesus in all circumstances, wenn du Jesus wirklich in allen Umständen zum Ausdruck bringen willst, means you've got to express God. Das bedeutet, dass du Gott demonstrieren musst. Jesus is the image of God. Jesus ist das Ebenbild Gottes. That means you've got to study how love really is. Das bedeutet, dass du studieren musst, wie Liebe wirklich ist. And then express it. Und dann demonstrierst du es. Thank you so much. Leute, danke so sehr. And we will be back on Wednesday with Daniel. Wir werden am Mittwoch mit Daniel zurück sein. See you guys next time. Bis zum nächsten Mal.